marschieren beim ersten Morgenschein. Der Hauptmann soll uns führen, Kamerad, Soldaten müssen sein. Die Trommel weckt die Bürger und ihre Töchter auf. Hurra, hurra, du stolzes Regiment, das ist Soldatenraub. Soldaten lieben Soldatenmut. Ach, so rot wie, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut. Für diese Straße mich zu dir hin. Behalt mich lieb, ein Mädel, bis ich bei dir bin. Soldaten, die marschieren, noch mitten in der Nacht. Weißt du, was von Papier, Kamerad, die